Ein deutsches Märchen. Der treue Prinz. Es war einmal, da lebte ein König, der hatte nur einen Sohn, der im ganzen Land für seinen Charme und gutes Aussehen bekannt war. Eines Tages ging der Prinz auf die Jagd. Plötzlich sprang aus dem Dickicht ein goldener Hirsch. Der erstaunte Prinz befahl den Jägern, einen Kreis zu bilden. Aber dann... Lass mich gehen. Zu ihrem Erstaunen hatte das Tier eine menschliche Stimme. Ich werde euch kostbare Schätze geben. Ich habe bereits viele Reichtümer, aber ich habe noch kein goldenes Reh. Dann gebe ich dir mehr als nur Schätze. Und was kann das sein? Ich werde dich auf meinem Rücken reiten lassen, wie keinen Sterblichen zuvor. Sehr gut. Der glänzende Hirsch erhob sich. 7 Tage und 7 Nächte lang trug er den Prinzen über die ganze Welt. Am Abend des 7. Tages berührte er wieder den Boden und löste sich in Luft auf. Prinz Baramkor rieb sich verwirrt die Augen. Er war noch nie in einem so seltsamen Land gewesen. Wie bist du hergekommen? Und wonach suchst du, mein Sohn? Ich ritt auf einem goldenen Hirsch. Er hat mich hier in diesem seltsamen Land zurückgelassen und verschwand dann. Du bist im Dämonenland. Ich bin der Dämon Jastrul, dessen Leben du verschontest, als ich in Form eines goldenen Hirsches auf Erden war. Du bist das? Komm mit mir, mein Sohn. Der Dämon Jastrul brachte den Prinzen in sein Haus. Jastrul gab ihm 100 Schlüssel. Wofür sind denn die? Das sind die Schlüssel zu meinen vielen Palästen und Gärten. Amüsiere dich und vielleicht findest du irgendwo einen Schatz, den du behalten möchtest. So besuchte Prinz Baramkor jeden Tag ein neues Schloss und einen neuen Garten. Immer wieder fand er Schätze, die alles übertrafen, was das Herz begehrt. Als er in den 100. Palast erreichte, war der nur eine Hütte voller giftiger Schlangen und Insekten. Aber der Garten, in dem er stand, das war mit Abstand der prächtigste aller Gärten. Der Prinz wanderte hingerissen 7 Meilen in die eine und 7 in die andere Richtung. Während er schlief, flog die Feeprinzessin Schappersand, die die Form einer Taube angenommen hatte, über den Garten. Als sie den prächtigen, hübschen, jungen Prinzen erblickte, sank die Fee vor Erstaunen zu Boden. So sehr freute sich der schöne Anblick. Sobald sie sich sahen, verliebten sie sich über beide Ohren. Und so beschlossen sie, unverzüglich zu heiraten. Der Prinz meinte aber, es wäre richtig, vorher seinen Gastgeber, den Dämon Jastrul, zu fragen, denn es war ja dessen Land. Ich möchte eine Prinzessin heiraten. Wunderbar. Zur Freude des jungen Mannes schien der Dämon sehr angetan zu sein. Prinz Baramkor und die Feenprinzessin Schappersand heirateten und lebten glücklich zusammen. Aber der Gedanke an die Heimat, die er verlassen hatte, plagten den Prinzen und er begann sehnsüchtig an seinen Vater und seine Mutter zu denken. Was schmerzt dich, mein Prinz? Er sprach mit seiner Prinzessin, seiner neuen Frau, über sein Heimweh und dann seufzte er, verlor allen Appetit und wollte nicht essen, bis er ganz blass und dünn wurde. Du musst essen. Du wirst langsam schwach. Ach, mir egal. Ich möchte nach Hause. Nun saß der Dämon Jastrul jeden Abend in einem kleinen Raum unter dem Prinzen und der Prinzessin, um ihnen zuzuhören und sicher zu sein, dass sie glücklich waren. Er fragte Prinz Baramgor, warum er denn so blass sei und so oft seufze. O guter Dämon! Der höfliche junge Prinz wäre lieber vor Kummer gestorben, als die Grobheit zu begehen, seinem Gastgeber zu sagen, dass er sich wegsehnte. Lass mich Vater und meine Mutter sehen. Lass mich und meine Prinzessin gehen, oder ich werde mit Sicherheit sterben. Zuerst lehnte der Dämon ab. Aber schließlich hatte er Mitleid mit dem Prinzen. So sei es. Du wirst dich jedoch bald danach sehnen, wieder hier im Dämonenland zu sein. Deine Welt hat sich verändert, seit du sie verlassen hast, und du wirst Sorgen haben. Nimm diese Haare mit, und wenn du meine Hilfe brauchst, verbrenne sie, und ich werde sofort zu deiner Hilfe kommen. Es tut mir leid, ich habe nichts. Meine Güte, ich kann nicht glauben, dass du es bist. Oh, mein Prinz, wo bist du gewesen? Ich wurde in ein fremdes Land gebracht, wo ich meine wunderschöne Prinzessin traf. Was ist mit meiner Stadt passiert? Wo sind Vater und Mutter? Es tut mir leid, Prinz. Sie sind tot. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Es tut mir so leid. Tatsächlich waren sein Vater und seine Mutter beide tot. Ein Thronräuber hatte den Thron übernommen und auf Prinz Baramgor ein Kopfgeld ausgesetzt, falls er jemals zurückkehren sollte. Der Jäger war einverstanden, das junge Paar auf dem Dachboden seines Hauses wohnen zu lassen. Meine alte Mutter ist blind. Sie wird dich nicht kommen oder gehen sehen. Und du kannst mir bei der Jagd helfen, so wie ich dir früher geholfen habe. Also versteckten sie sich im Haus des Jägers. Eines schönen Tages, als der Prinz auf der Jagd war, nutzte Prinzessin Schappersand die Gelegenheit, ihre schönen goldenen Haare zu waschen. Ihr langes Haar ging von Hals bis zu den Knöcheln wie ein Fluss aus Sonnenlicht. Und als sie es gewaschen und gekämmt hatte, öffnete sie das Fenster ein wenig, damit der frische Morgenwind durch ihr Haar wehen und es trocknen konnte. Just in diesem Moment kam der Anführer der Stadtwache am Fenster vorbei und sah die schöne Prinzessin mit ihrem glitzernden, goldenen Haar. Er war von dem Anblick so überwältigt, dass er von seinem Pferd in die Gosse fiel. Der Anführer schwärmte ununterbrochen von einer schönen Fee mit goldenem Haar im Haus des Jägers. Diese Geschichte fand ihren Weg zum Ohr des Königs und so sandte er Soldaten zum Haus des Jägers. Aber sie war blind und wusste nicht, wovon sie sprachen. Hier wohnt niemand, keine schöne Frau, auch keine hässliche, nur ich und mein Sohn. Aber gehen Sie auf den Dachboden und schauen Sie selbst. Die Prinzessin schnitt mit einem Messer ein Loch in das Holzdach. Dann verwandelte sie sich in eine Taube und flog aus, sodass die Soldaten niemanden auf dem Dachboden fanden. Die Prinzessin, die sehr verzweifelt war, ihren schönen, jungen Prinzen verlassen zu müssen, flog an der blinden alten Frau vorbei, und der sie ins Ohr flüsterte: Ich werde zum Haus meines Vaters am Smaragdberg gehen. Groß war seine Trauer, den Dachboden leer zu finden. Und die blinde alte Frau konnte ihm wenig von dem erzählen, was geschehen war, abgesehen von der Stimme, die sie gehört hatte. Sie geht zum Haus ihres Vaters am Smaragdberg? Das habe ich gehört. Erst war er froh, dass sie sicher war. Aber als er überlegte, dass er nicht die geringste Ahnung hatte, wo der Smaragdberg war, wurde er sehr traurig. Er wollte nichts essen und weinte jeden Tag um seine Prinzessin. Endlich erinnerte er sich an das magische Haar und warf es ins Feuer. Das hatte kaum angefangen zu brennen, als... Mein Prinz, was kann ich für dich tun? Zeig mir den Weg zum Smaragdberg. Du wirst dort nicht lebend ankommen. Höre auf mich. Vergiss alles, was war. Und beginne ein neues Leben. Ich habe nur ein Leben. Und das ist umsonst ohne meine Prinzessin. Wenn ich sterben muss, will ich auf der Suche nach ihr sterben. Von dem jungen Prinzen beeindruckt, versprach Jastrul ihm so gut wie möglich zu helfen. Zurück im Dämonenland gab er ihm einen Zauberstab und brachte ihn zum Haus des Dämons Nanak Chand. Dir werden viele Gefahren begegnen, aber halte den Zauberstab Tag und Nacht in der Hand und nichts wird dir geschehen. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Aber Nanak Chand, mein älterer Bruder, kann dir weiterhelfen. Tag und Nacht hielt er den Zauberstab in der Hand und es geschah ihm nichts. Endlich erreichte er das Haus des Dämons Nanak Chand. Der Dämon war gerade aus einem 12-jährigen Schlaf erwacht, also war er schrecklich hungrig und als er den Prinzen sah, lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Womit kann ich dir behilflich sein? Als der Dämon Nanak Chand die ganze Geschichte gehört hatte, schüttelte er den Kopf. Du wirst niemals den Smaragdberg erreichen. Mein Sohn, hör auf mich. Vergiss alles, was war, und beginne ein neues Leben. Ich habe nur ein Leben, und das ist umsonst ohne meine Prinzessin. Wenn ich sterben muss, will ich auf der Suche nach ihr sterben. Diese Antwort berührte Nanak Chand und so gab er dem treuen Prinzen eine Schachtel Edelsteinpulver und gebot ihm, durchs Dämonenland zu reisen, bis er zum Haus des großen Dämons Safed gelangte. Safed ist mein ältester Bruder. Wenn irgendjemand dir helfen kann, dann er. Wenn du in Not bist, reibe dieses Pulver auf deine Augen und was immer du nahe wünschst, wird nahe sein. Aber was immer du fern wünschst, wird fern sein. Als der Prinz den Dämon Zauberstab und Pulver zeigte und die Geschichte erzählte, schüttelte Safed den Kopf. Du wirst niemals den Smaragdberg erreichen, mein Sohn. Höre auf mich, vergiss alles, was war, und beginn ein neues Leben. Ich habe nur ein Leben, und das ist umsonst ohne meine Prinzessin. Wenn ich sterben muss, will ich auf der Suche nach ihr sterben. Du bist mutig. Ich muss mein Bestes für dich tun. Nimm diese Zaubermütze. Wann immer du sie aufsetzt, wirst du unsichtbar sein. Nun geh nach Norden. Und nach einer Weile wirst du in weiter Ferne den Smaragdberg sehen. Dann reibe das Pulver auf deine Augen und wünsche den Berg in die Nähe. Es ist ein verzauberter Berg und je höher man steigt, desto höher wird er. Auf dem Gipfel liegt die Smaragdstadt. Betritt sie heimlich mit deiner Zaubermütze. Aber er konnte die Prinzessin nicht finden. Der Vater hatte die Prinzessin hinter 7 schweren Toren eingesperrt und aus Angst, sie könne wieder davonfliegen. Als ihr Vater machte er sich Sorgen, dass sie zurück auf die Erde und zu ihrem hübschen jungen Prinzen fliegen würde. Wenn dein Ehemann zu dir kommt, dann schön und gut. Aber du solltest niemals zu ihm zurückgehen. Und so weinte die arme Prinzessin den ganzen Tag. Denn wie sollte ein sterblicher Mensch jemals den Smaragdberg erreichen? Als er sie sah, fiel es ihm schwer, sich nicht gleich zu umarmen. Aber dann fiel ihm ein, dass er unsichtbar war. Und so wartete er, bis die Dienerin gegangen war und alle 7 Tore nacheinander abschloss. Sie dachte, dass sie träumte. Aber als das Essen verschwunden war, hatte sie das Gefühl, dass noch jemand im selben Zimmer war. Wer isst aus der gleichen Schüssel? Ein süßer Prinz! Am nächsten Tag war die Dienerin erstaunt, als sie den Prinz neben seiner Prinzessin sitzend vorfand. Als der König die ganze Geschichte hörte, war er sehr erfreut über den Mut von Prinz Baramgor und befahl, die Prinzessin freizulassen. Ihr Mann hat einen Weg zu ihr gefunden. Der König ernannte den Prinzen zu seinem Erben. Der treue Prinz Barangor und seine wunderschöne Braut lebten danach glücklich und zufrieden im Smaragdreich.